Problem ist genau da. Ja, wenn du da bist und was sie immer erzählen im Fernsehen und im Radio, ja, sagen wir 50% stimmt nicht. Ja, oder die Urteilen oder Verurteilen, die ganz Richtungen von nur ein Teil. Ja, ein, zwei sind da, also die sind alles so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und das weiß ich nicht genau, was das Problem ist. Sowieso, seit ich hier bin, ich fühle mich in einer anderen Welt. Und irgendwas, was ich versuche, um meine Situation hier zu verändern, bekomme ich sofort eine Blockage. Die Blockage ist zum Beispiel, dass ich mal wollte einen Ausflug in der Zeit, eine Ausbildung machen. Ich habe viele Interviews gemacht. Das war Monitoring oder so, das war ein Projekt. Kanadian Projekt. Die wollen das probieren hier in Deutschland. Migranten für Flüchtlinge, die schön ein Zeugnis haben oder einen Beruf haben, die schön eine Erfahrung haben, hier zu entgehen. Und das heißt Monitoring etwas. Ja. Okay. Ich habe dieses Interview gemacht und das ist schon. Und das Problem war, wir haben gesagt, okay, ja, die sind Flüchtlinge. Und wir wissen nicht, ob Deutschland endlich abschieben, ja. Und wir wollen nicht die Risiko nehmen, bezahlen und danach einen Tag oder einen Monat und dann musst du weg von Deutschland. Das ist nicht interessant. Und diese Antwort, ich habe nur, was ich bekomme, von Tour, von anderen Beamten auch. Am Ende, was soll ich sagen? Ja, ich bleib da. Chillen heißt das nicht. Chillen heißt das nicht. Also ich bleib nur da. Die Perspektive, aber ich darf nicht rein. Ich darf nicht anfassen. Das ist für mich. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen kann. Also ja. Meine Geborgenheit. Nein, nein, wir verstehen. Ja, viele Blockage. Also du denkst, also, du bist einfach abhängig von anderen Entscheidungen. Kannst ja, genau. Dich selber ändern. Genau. Zum Beispiel, ich kenne nicht Sozialhilfe. Ich will keine Sozialhilfe. Ich brauche keine Sozialhilfe. Aber trotzdem, nimm das so. Nimm das. Oh, du musst das nehmen. Du willst viel lieber arbeiten. Ja, natürlich. Weil die wollen nicht selber arbeiten. Ja. Verstehen wir auch nicht. Ja, ich will nicht selber arbeiten. Und das Problem ist, gibt es auch, ich wüsste es nicht, diese Politik. Ich habe meinen Mitbewohner, der wohnt mit mir, der ist da nur 2 Jahre, der arbeitet schon. Der arbeitet, nein, weiß ich nicht, vielleicht mein Gebiet, weil wenn ich was suche, ich suche einen Job, über was ich machen kann. Ich kann nicht suchen, ein Pilot zu fahren. Pilot, ne? Ich kann mich dann für einen Pilot bewerben. Ja, das geht nicht, weil das ist nicht, was ich kenne. Aber Bank oder Finanz, auch Hochhaltung, das ist, was ich kenne. Also wenn ich einen Job suche, das sind diese Tätig, wo ich einen Job suche. Und danach, wenn ich was bekomme, direkt in die Ausländerbehörde, was sagen die nicht, oh, Alter, dieser Job ist smart. Kannst du einfach was anderes suchen? So eine Sache. Wie viel Mal? 10 Mal oder so. Also. Ja, das ist ärgerlich. Ja. Auf jeden Fall. Aber für mich ist das Problem nicht nur wegen Politik. Und fertig. Und die Leute, die in diese Branche arbeiten, zum Beispiel Türen mit Flüchtlingen arbeiten, ehrlich gesagt, die machen nicht viel. Das ist nicht viel. Das Nein. Was?